So either he was blaspheming when he said he was the son of God, which they thought he was. Entweder lästerte er also, was sie tatsächlich dachten, als er sagte, er sei der Sohn Gottes. Or else he's a very rebellious son of God. Oder er war ein sehr rebellischer Sohn Gottes. No wonder they were mad at him. Kein Wunder, dass sie wütend auf ihn waren. So think about it. Denk mal darüber nach. You see, Jesus clearly said, guys, let's get rid of 613 and let's replace it with one. Jesus sagte ganz klar, Leute, lasst uns die 613 Gesetze loswerden und sie durch ein einziges ersetzen. Isn't this interesting? Ist das nicht interessant? I have a wonderful friend in America who said this. Ich habe einen wunderbaren Freund in Amerika, der sagte, Rainer, Jesus hat die 613 Gesetze abgeschafft und uns ein einziges gegeben und wir haben es nicht geschafft, dieses eine zu erfüllen. Jesus sagt, hey, listen, let's do it. Let's change the game a little bit. Also sagte Jesus, lass uns das Spiel ein bisschen ändern. Let's give a new command. Lasst uns ein neues Gebot geben. You see, we focus when we talk about this new commandment on love, but I'm not sure if that even was the focus of Jesus. Wenn wir über dieses neue Gebot reden, konzentrieren wir uns auf die Liebe, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich der Fokus von Jesus war. It's interesting how that I dare to stand here and say the focus of Jesus was not really love. Es ist interessant, dass ich es wage, hier zu stehen und zu sagen, der Schwerpunkt von Jesus lag nicht wirklich auf Liebe. I believe the focus of Jesus was one another rather than just love. Ich glaube, der Schwerpunkt von Jesus lag auf dem Einander und nicht nur auf der Liebe. Because in that statement Jesus three times used the word one another, which is the Greek word allelo. Denn in dieser Aussage verwendet Jesus dreimal das Wort einander, welches das griechische Wort allelong ist. So a lot of members of the church have become experts in loving the people who they like, who sit with them in the bench, who are friends. Viele Gemeindeglieder sind also zu Experten darin geworden, Menschen zu lieben, die sie mögen, die mit ihnen in der Reihe sitzen und befreundet sind. Who did Jesus say this to? Zu wem sagte Jesus das? He said it to the disciples who were fighting for position. Er sagt es zu den Jüngern, die um Positionen kämpften. Hey, ich will der Größte im Königreich sein, nicht du? Er sagt es zu den Jüngern, die wussten, dass einer von ihnen Geld klaute. Er sagt es zu den Jüngern, wo Petrus immer zuerst seinen Mund aufmachen musste, weil er wichtiger war. Er sagt es zu den Jüngern, von denen zwei die anderen umbringen wollten. Ich fragte mich oft, warum er 12 Jünger auswählte, die so unterschiedlich waren. Warum wählte er nicht eine Gruppe von Kumpels, die sich alle gut verstanden? Was it because Jesus loves diversity? War es, weil Jesus die Vielfalt liebt? So look, Jesus literally says this. Schau mal, Jesus sagt das wörtlich. I give you a commandment that you love, and yes, the Greek word is agapao. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr liebt, und ja, das griechische Wort ist agapao. So this is the perfect God kind of love. Das ist die perfekte Liebe Gottes. Aber schau, Jesus hat nicht nur gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr Menschen liebt. Er sagt einander. Dann sagt er, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr und noch einmal einander lieben. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Three times Jesus emphasized the one another. So I think he wanted to emphasize one another more than just loving. Dreimal betonte Jesus das einander, also denke ich, dass er das einander mehr betonen wollte als nur das Lieben. Do you know what that means? Weißt du, was das heißt? It means when there are 15 people in a church, people united one another in intimacy. Das heißt, wenn 15 Leute in einer Gemeinde sind, Menschen, die in inniger Beziehung miteinander verbunden sind, that means you can't choose anymore whom you really unconditionally love. Dann heißt es auch, du kannst dir nicht mehr aussuchen, wen du wirklich bedingungslos liebst. Very, very easy to go to a group of people where 1,000 people sit in a room, sing the same song, put the money in, listen to the same song and go home. Es ist sehr einfach, zu einer Versammlung zu gehen, in der 1,000 Menschen im Raum sitzen, das gleiche Lied singen, das Geld einwerfen, sich die gleiche Predigt anhören und nach Hause gehen. Es ist ganz einfach. 15 people united in true intimacy because now one another hurts. Anders sieht es aus, wenn 15 Menschen in wahrer Vertrautheit vereint sind, denn jetzt tut das einander weh. Because now alone costs me. Weil mich das Alelong jetzt etwas kostet. Now I cannot go to the meeting, sing song, go home and live my own little life. Nun kann ich nicht mehr zu einer Versammlung gehen, singen und anschließend mein eigenes kleines Leben weiterführen. This is my passion. Siehst du, das ist meine Leidenschaft. It's my passion with our ministry. It's my passion in my life. Es ist meine Leidenschaft für unseren Dienst. Es ist meine Leidenschaft in meinem Leben. Brazilian Kids Care. Es ist meine Leidenschaft für Brazilian Kids Care. My passion to have a team that lives alone. Es ist meine Leidenschaft, ein Team zu haben, das Alelong lebt. I tell our people who work with us, ich sage unseren Mitarbeitern, guys, we have to live this. Leute, wir müssen es leben. We have to understand we belong to one another. Wir müssen verstehen, dass wir zusammengehören. Romans 12, verse 5 says. Schau, was in Römer 12, Vers 5 steht. Here the Bible literally puts in the Greek word alelong again. Hier setzt die Bibel wörtlich das griechische Wort alelong wieder ein. As every single Bible verse I'm going to show you now always has the same Greek word alelong. Leute, in jeder einzelnen Bibelstelle, die ich euch jetzt zeige, steht immer das gleiche griechische Wort alelong. So we being many are one body in Christ and individually members of one another. So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. It's very interesting that the Bible does not say and individually we are members of the body. Es ist sehr interessant, dass die Bibel nicht sagt, dass wir als einzelne Glieder des Leibes sind. Nein. It says we are members of one another. That means he belongs to me, I belong to him. Sie sagt, wir sind untereinander Glieder. Das heißt, er gehört zu mir und ich gehöre zu ihm. It means I need him, he needs me. Das bedeutet, ich brauche ihn, er braucht mich. This is why I don't like to treat anybody who works with me as an employee. Ja, it makes no sense. Deshalb mag ich niemanden, der für mich arbeitet, wie einen Angestellten behandeln. Das macht keinen Sinn. I need them, they need me. We are part of the same body. Ich brauche sie und sie brauchen mich. Wir sind Teil desselben Leibes. I need to honor them, they need to honor me. Also muss ich sie ehren und sie müssen mich ehren. Once we understand that a body will always have this one another as part of its DNA. Sobald wir verstehen, dass wir ein Leib sind, werden wir das einander immer als Teil seiner DNA haben. Suddenly, the personal sin is not your private business anymore. Plötzlich ist deine persönliche Sünde nicht mehr deine Privatsache. Because now it hurts the other. Denn jetzt tut sie dem anderen weh. You know, and this becomes, this is something I've been teaching Clayton so strongly. Und das ist etwas, was ich Clayton so stark gelehrt habe. He's been learning very beautifully. Und er hat es sehr schön gelernt. Clayton, sorry, but your life does not exist in you, your little computer game, your happiness and your success. Du weißt, Clayton, sorry, aber dein Leben besteht nicht aus dir, dem kleinen Computerspiel, deinem Glück und deinem Erfolg. Debbie and me had countless conversations with Clayton, teaching him alelong is what life is all about. Debbie und ich führten unzählige Gespräche mit Clayton und brachten ihm bei, dass es im Leben nur um alelong geht. I think he's learned it really well. Und ich glaube, er hat es wirklich gut gelernt. Don't you think so? Findest du nicht auch? So well. So gut. You see, for me, I love the house filled with people, Christians together. I just love this. Ich liebe ein Haus voller Menschen, Christen beieinander. Ich liebe das einfach. Do you know why I love it? Weißt du, warum ich es liebe? Because it always confronts the individualism that we like so much. Weil es immer den Individualismus konfrontiert, den wir so sehr mögen. We like to withdraw in our own little world with our own little video game or our own little television show, our own little happiness. Wir ziehen uns gerne in unsere eigene kleine Welt zurück, Videospiel, Fernsehprogramm, unserem eigenen kleinen Glück. It's not church. Das ist nicht Gemeinde. Church is that we are members of one another. Gemeinde bedeutet, dass wir untereinander Glieder sind. If there's something needs to be done and I put it in the group, everybody's there to do it. Wenn es etwas zu tun gibt und ich es in der Gruppe bekannt gebe, sind alle da, um es zu erledigen. People come to the house, they are shocked at Clayton. Yep. I'll tell you why. Die Leute, die zu uns nach Hause kommen, sind schockiert über Clayton und ich sage dir auch warum. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch weitere Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing